Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Andrew Dennison. Er ist Politikwissenschaftler, USA-Kenner und Direktor des Thinktanks Transatlantic Networks. Schönen guten Morgen, Herr Dennison. Herr Ambruster, schönen guten Morgen. Herr Dennison, wie schwer wird es ab heute für Donald Trump mit diesem neu gewählten Repräsentantenhaus? Ja, das ist wirklich eine Änderung der Machtverhältnisse in Washington. Wir haben jetzt einen Ausgleich gesehen nach 2 Jahren Einparteienherrschaft. Diese demokratisch geführte Repräsentantenhaus kann Trump in alle Richtungen großes Druck aussetzen. Natürlich in diese aktuelle Frage der Shutdown des Regierungs haben die Demokraten die Möglichkeit, Trump zu zeigen, dass er isoliert ist, dass nur eine kleine Bruchteil der Bevölkerung seine Shutdown unterstützt. Nach Meinungsumfrage von Reuters Ipsos nur 25% der Menschen unterstützen diese Strategie. Also Nancy Pelosi und der demokratisch geführte Repräsentantenhaus wird das Leben für Donald Trump in den nächsten 2 Jahren sehr schwierig machen. Wer riskiert denn auf lange Sicht bei so einem Streit mehr, wenn er denn nun noch einige Tage oder Wochen länger dauert? Sind das die Demokraten oder ist es Donald Trump? Prognosen sind natürlich schwierig. Wie geht das aus? Wer verliert mehr? An wem wird der schwarze Peter geschoben? Aber wie es jetzt aussieht, die Meinungsumfragen, die ich erwähnt habe, auch nur 35% der Amerikaner wollen überhaupt so viel Geld für eine Mauer. Wir erinnern uns daran, dass Donald Trump gesagt hat, die Mexikaner werden dafür bezahlen. Jetzt will er selbst 5 Milliarden Dollar. Das ist ein sehr unbeliebtes Ziel. Die Mehrheiten der Amerikaner sind dagegen. Ich sehe Donald Trump in einer schwächeren Position als den Demokraten. Ich denke, die Demokraten genießen es sogar ein bisschen zu sehen, wie Trump in der Ecke manövriert wird. Wie sieht es denn bei den Republikanern aus? Wie groß ist da die Zustimmung für dieses Projekt von Donald Trump? Das ist, Herr Ambruster, vor allem das Entscheidende. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben nicht so viel zu sagen, da sie die Mehrheit verloren haben. Aber im Senat mit 43 Republikaner zu 47 Demokraten ist es von größter Bedeutung, dass alle Republikaner bei Donald Trump bleiben, wenn er seine Politik durchsetzen will. Aber wir haben schon, wie der Kollege vorher gesagt hat, Stimmen von Mitt Romney, Republikaner aus Utah, gehört. Andere Republikaner, Lamar Alexander, die sind Donald Trump kritisch gegenüber. Und vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, in 2 Jahren ist wieder Präsidentschaftswahl und es ist nicht sicher, dass Donald Trump die republikanische Nominierung bekommen wird. Einer wie Mitt Romney oder andere Senatoren, andere Republikaner überlegen sich sicher, ob sie vielleicht in den Vorwahlen gegen Donald Trump konkurrieren soll. Also er muss die Republikaner vor allem im Senat an Bord halten, aber da gibt es schon jetzt kritische Stimmen und je länger es dauert mit dieser Shutdown, die wirklich eine Katastrophe ist, gerade für Grenzsicherheit, desto mehr Republikaner, denke ich, werden Druck auf Donald Trump üben, um Kompromisse zu machen. Jetzt hat ja auch Donald Trump in seiner Präsidentschaft schon mehrere Niederlagen, mehrere, man könnte sagen, Katastrophen erlebt. Er ist dabei irgendwie dann doch immer wieder als Sieger oder zumindest mit erhobenem Haupt hervorgegangen. Könnte dieser aktuelle Streit, dieser Streit um die Mauer nach Mexiko, dieser Shutdown, könnte das eine echte Zäsur in dieser Präsidentschaft sein? Das wird sicher ein großer Teil von einer Zäsur, aber ich glaube, wir müssen die gesamte Koalition der Kräfte oder Konstellation der Kräfte anschauen und wir sehen, wie Donald Trump von jeder Richtung angegriffen wird, von Untersuchungen aller Organisationen, die er mal geführt hat, ob privatwirtschaftlich oder im Sinne von Wahlkampforganisation und auch die ganze Geschichte der Organisation der Einweihung von Donald Trump. Alles, mit dem er zu tun hat, ist Untersuchung. Dann hat er die Mehrheiten im Repräsentantenhaus, die nicht bereit sind, seine Politik zu unterstützen. Selbst im Senat gibt es große Zweifel, vor allem im Bereich der Außenpolitik, Rücktritt von James Mattis und so weiter. Also es gibt Leute, die sagen, wir sehen jetzt das Beginn vom Ende von Donald Trump. Auf jeden Fall können wir feststellen, dass dieser Präsident ist so schwach wie keine Präsident in Amerika seit 100 Jahren, würde ich behaupten. In den Meinungsumfragen, in seiner eigenen Regierung verliert er Leute, die unterstützen ihn nicht. Und natürlich in der Legislative, im Kongress und selbst der oberste Gerichtshof hat oft in den letzten Wochen gegen ihn gestimmt. Also ein schwacher Präsident. Präsident auf jeden Fall. Herr Dennison, Sie befassen sich ja immer wieder mit solchen innenpolitischen Streitereien, mit solchen Debatten, mit solchen Kontroversen in den USA, haben das auch in den vergangenen Jahren immer wieder verfolgt. Was könnten Sie sich vorstellen? Wie könnte dieser Streit ausgehen? Was für einen Kompromiss könnte es da geben? Wir sehen schon die Zeichen für einen Kompromiss. Selbst der Vizepräsident Pence hat Sachen vorgeschlagen, die Trump dann aber nicht unterstützen wollte. Ein bisschen Geld für diese Grenze mit Mexiko ist sowieso vorgesehen. Die Demokraten haben von 1,3 Milliarden gesprochen statt 5. Das ist nicht nur für eine Mauer im Sinne vom Mittelalter, sondern man muss denken an Drohnen und an Agenten und an eine ganze Komplex, ein ganzes System an der Grenze. Und da ist ein Kompromiss möglich, wenn Donald Trump bereit ist, jetzt Kreide zu fressen, könnte man sicher einen Weg finden, wo die Demokraten auch ihre Glaubwürdigkeit als Unterstützer von Rechtmäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit an der Grenze. Können Sie sich das wirklich vorstellen, einen Donald Trump, der, wie Sie sagen, Kreide frisst? Ja, natürlich wird er sagen, dass er einen Sieg daraus gezogen hat, selbst wenn es nicht so wie ein Sieg aussieht, außer für ihn selbst. Aber ja, das ist die große Frage, Herr Armbruster. Ist dieser Mann zu kompromissfähig? Ist er lernbereit oder macht er immer nur Wahlkampf und immer nur Konfrontation? Aber die Leute, die Donald Trump ganz nah beschreiben, behaupten, dass er eigentlich sehr inkonsistent ist und er macht das, was die letzten Leute ihm gesagt haben. Zum Beispiel, er war bereit, Kompromisse mit den Demokraten zu machen und dann haben konservative Nachrichtenberichterstatter ihn kritisiert und dann hat er einen Rückzieher gemacht. Also Donald Trump, denke ich, wird am Ende die politischen Realitäten sich setzen müssen und das könnte auch ein bisschen Kreide bedeuten für seine nächste Mahlzeit. Und könnte das heute mit den Demokraten, mit der neuen demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus, könnte das der Beginn, sagen wir, einer Siegesserie der Demokraten sein? Die Demokraten haben sehr gut abgeschlossen in den letzten Wahlen. Das belegt auch die These in der Politik wie in der Physik, Aktion und Reaktion. Nach der Wahl von Donald Trump, dann bewegt sich das Land gegen Donald Trump. Und die Demokraten haben jetzt die Möglichkeit, auf einer Seite die viele Leute zu helfen, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsvorsorge, Leute, die angesprochen haben im Wahlkampf, auf der anderen Seite eine Blockade gegen Donald Trump zu führen. Die Gefahr, Herr Armbruster, ist vielleicht, dass sie sich überdehnen, dass sie zu viel Konfrontation suchen. Da muss man immer vorsichtig sein. Wer wird dafür verantwortlich gemacht, dass das Land, dass diese Regierung nicht mehr handeln kann? Mhm. Jetzt sieht es so aus, dass Donald Trump schuldig ist. Aber wenn die Demokraten zu viel verlangen, ja, dann käme der schwarze Peter an den wieder zurück. Also es ist eine Balanceakt, ist verlangt von Nancy Pelosi und ihr Demokraten. Heute Morgen live hier bei uns im Deutschlandfunk der USA. Kenner und Politikwissenschaftler Andrew Dennison. Vielen Dank, Herr Dennison, für Ihre Zeit. Ja, mein Vergnügen. Auf Wiederhören.